Ich entnehme nämlich vielen Äußerungen aus Ihrem Lager, dass Sie diktatorische Maßnahmen, die Anwendung des Paragraphen 48 oder sonstige Ausnahmebestimmungen für geeignet halten, Schwierigkeiten der Gegenwart in Deutschland zu überwinden. Während ich in solchen Maßnahmen immer eine Minderung der staatsbürgerlichen Rechte unserer Landsleute und eine Degradierung des Bürgers erblicke und mir auch eine Notwendigkeit dazu nicht vorzulegen scheint. Ich begrüße es ebenso wie Sie, verehrter Herr Präsident, dass wir uns in Ruhe und in aller Sachlichkeit über diese Frage aussprechen können. Ich für meine Person bin allerdings der Meinung, dass die gegenwärtige Lage und nicht nur sie uns zwingt, über Auswege nachzudenken, die meines Erachtens das heutige parlamentarische System nicht bietet. Sprechen Sie dabei, Herr Kollege, von den Notwendigkeiten von heute allein oder meinen Sie das parlamentarische System überhaupt? Ich möchte beides bejahen. Aber vielleicht ist es am besten, wenn ich zuerst das hervorhebe, was ich als die größte grundsätzliche Schwäche des parlamentarischen Systems ansehe. Ich darf daran erinnern, dass wir seit rund 150 Jahren, seit den Zeiten Montesquieus, die Trennung der Gewalten als den Ausgangspunkt oder als die Grundlage eines jeden richtigen Funktionierens der staatlichen Maschinerie ansehen. Und gerade diese Grundlage fehlt meines Erachtens dem parlamentarischen System. Es geht jedoch um die sogenannte Trennung der Gewalten. Vollziehende Gewalt, Gesetzgebende und Richtende sollen sich in verschiedenen Händen befinden. Gewiss, die Rechtspflege, sie steht auch heute selbstständig da. Aber Gesetzgebung und Vollziehung liegen praktisch in einer Hand, da ja doch die parlamentarische Regierung, das parlamentarische Kabinett, im Grunde nichts ist als ein Vollzugsausschuss des Parlaments. Also regiert in Wirklichkeit, wenn auch mittelbar, das Parlament selbst. Und das nun halte ich für vollkommen unanhängig, da eine Körperschaft von rund 500 Köpfen allerdings beraten und beschließen kann, da sie aber völlig außerstande ist, zu handeln. Und regieren heißt doch handeln. Im Übrigen, Herr Präsident, möchte ich doch betonen, dass es mir kein Fehler zu sein scheint, wenn die Führerpersönlichkeit sich gleich viel unter welchem Regime, unter welcher Staatsform durchsetzen kann. Einer der schwersten Mängel des parlamentarischen Regimes liegt meiner Auffassung nach gerade darin, dass es auf die Ausschaltung des Führergedankens berechnet ist und dass jene 500 Köpfe als ganze Masse regieren soll, gegliedert nur in Parteien.